Wirtschaftsregierung und Fiskalunion. Zu den schillerndsten Begriffen, die in der Debatte um die Euro-Rettung immer wieder auftauchen, gehören die Wirtschaftsregierung und die Fiskalunion. Frankreich, Italien und andere Südländer des Euroraumes verstehen unter Wirtschaftsregierung regelmäßige Treffen der Euro-Staaten, auf denen die nationale Wirtschafts- und Finanzpolitik näher abgestimmt wird, vornehmlich mit dem Ziel, die Nordstaaten zu einer stärkeren Nachfrageexpansion, zu stärkeren Lohnerhöhungen und zu einem Abbau der Leistungsbilanzüberschüsse zu bewegen. Unter einer Fiskalunion verstehen die Südländer im Idealfall eine Poolung der gemeinsamen finanziellen Ressourcen, mindestens aber Elemente gemeinsamer finanzieller Haftung, vorzugsweise durch Eurobonds. Typisch ist die Kritik des französischen Sozialisten Arnaud Montebourg, Abgeordneter im Europäischen Parlament und bei einem Wahlsieg von François Hollande als Minister vorgesehen. Deutschland habe einseitig die Kosten für die Unternehmen gesenkt. Der Euro ist überbewertet, weil das deutschen Interessen dient. Das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit ist ein deutsches. Wir fordern eine Neuausrichtung in all diesen Punkten. Wirtschaftsregierung und Fiskalunion haben aus der Sicht der Südländer das Ziel, den Wettbewerbsvorsprung Deutschlands und der anderen Nordländer zu verringern und die Haftung des Nordens für südliche Staatsausgaben zu erreichen. Die deutsche Bundesregierung dagegen verstand seit Beginn der Euro-Krise unter diesen beiden Begriffen die Bemühung, verbindliche Vorgaben für eine solide staatliche Finanzwirtschaft zu machen, sowie hierfür ein Überwachungsregime und wirksame Sanktionen einzurichten. Der faule Kompromiss liegt auf der Hand. Gegen erneuerte und bekräftigte, schon in der Vergangenheit haltlose Stabilitätsversprechen der Südländer erhalten diese die Mitsprache bei der Wirtschaftspolitik der Nordländer und einen Zugriff auf deren Finanzkraft. Auch auf deutscher Seite hört man unterschwellig immer wieder das Argument, wenn man harte Forderungen an die andere Seite stelle, müsse man dieser doch auch etwas geben. Hier wird deutlich, welche gigantische Fehlsteuerung die Aufgabe des No-Bail-Out-Prinzips bewirkt hat. Unter diesem Prinzip waren alle gleich. Die Politik der Staaten musste letztlich die Finanzmärkte überzeugen, dass die Verschuldungsentwicklung nachhaltig und die außenwirtschaftliche Position stabil war. Deutschland kam aber nicht in die Lage, anderen souveränen Staaten Vorschriften für ihre Politik machen zu müssen. Nachdem aber die Büchse der Pandora namens Rettungsschirm geöffnet ist und sich auch die EZB vielfältig in Rettungsaktionen verstrickt hat, ist Deutschland plötzlich in der Rolle des großen starken Bruders, der den anderen Vorschriften für ihr Verhalten macht und von dem man ein wenig Entgegenkommen, Barmherzigkeit und verständige Nachgiebigkeit fordert. Die Bemühung, hier zu einer Einigung zu kommen, führte im Herbst 2011 zum sogenannten Sixpack, einem Konvolut von 6 Rechtsverordnungen und Richtlinien der EU, die sich mit der wirksamen Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung, den Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte, der Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, den Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten befassen und insgesamt die wirtschafts- und finanzpolitische Aufsicht der Europäischen Kommission über die Mitgliedstaaten stärken sollen. Dieses Paket füllt im Amtsblatt der Europäischen Union 47 eng bedruckte Seiten und trat am 13. Dezember 2011 in Kraft. Es bietet in seiner formelhaften Sprache sowohl den Anhängern einer Wirtschaftsregierung und Fiskalunion wie auch den Anhängern härterer Stabilitätsvorgaben für die Staatshaushalte zahlreiche Anknüpfungspunkte. Ein Fortschritt ist immerhin das im Rahmen des Sixpack geplante Frühwarnsystem. Damit sollen Indikatoren zu den Staatshaushalten, zur Außenwirtschaft, zu den Arbeitskosten, zur Beschäftigung und zur privaten Verschuldung integriert betrachtet werden. Problematisch ist der dabei verwendete Begriff von Ungleichgewicht allerdings für den Bereich der Außenwirtschaft. Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite, ebenso eine zu hohe oder zu niedrige preisliche Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft, werden dabei offenbar als gleichermaßen schädlich angesehen. Hier scheint jenes Denken wieder auf, das vor 40 Jahren zur Lokomotivtheorie führte. Dagegen taucht das gewaltige Problem der wachsenden Targetsalden unter den Frühwarnindikatoren überhaupt nicht auf. Dabei ist diese an Gewicht immer noch wachsende Zahlungsbilanzkrise im Euroraum ein zentraler Indikator für das, was schiefläuft. Er spiegelt nämlich den Teil des Leistungsbilanzdefizits der Südländer im Euroraum wider, den die Marktteilnehmer nicht mehr zu finanzieren bereit sind. Ehe das Sixpack seine praktische Tauglichkeit und Wirksamkeit beweisen konnte, kam der Paukenschlag des Euro-Gipfels vom 9. Dezember 2011.